Politik kann die Gesellschaft durch zwei Arten von Maßnahmen verändern. Affirmative Maßnahmen bewegen sich innerhalb der Denkstrukturen des bestehenden Systems. Die Inflationsbereinigung von Hartz IV ist eine affirmative Maßnahme, genau wie die Erhöhung des BAföG-Satzes oder die Anhebung von Freibeträgen oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Affirmative Maßnahmen sind nicht per se schädlich für diejenigen, die sie betreffen. Aber sie werden schädlich, wenn in der Gesellschaft der Eindruck entsteht, Arbeitslose und Studenten und Kinder bräuchten immer mehr Geld. Das erzeugt in der Mitte das Gefühl, die Welt würde unten immer gerechter, während sie in der Mitte einfach so bleibt, wie sie war. Auch wenn es nur um ein paar Euro geht. Affirmative Maßnahmen sind also gewissermaßen schlechtes Marketing für die Armen bei einem vergleichsweise geringen Effekt auf ihre Leben. Transformative Maßnahmen hingegen sind systemverändernd. Sie stellen Strukturen um, statt sie nur anzupassen. Und indem sie das tun, können sie auch Denkweisen verändern. Der Feminismus hat in seinen besten Momenten das System transformiert, indem er Frauen von Anhängseln zu Personen gemacht hat. Heute wäre es in unserer Gesellschaft undenkbar, einer Frau das Studieren zu verbieten oder das Wählen. Bevor wir zu den transformativen Maßnahmen kommen, die eine Verbesserung herbeiführen könnten, und zwar nicht nur für die Arbeitslosen, sondern für alle, müssen wir uns von zwei affirmativen Maßnahmen gedanklich verabschieden, die oft als Lösungen vorgebracht werden, in Wirklichkeit aber keine Lösungen sind. Erstens, dem Mythos von der alle gleichmachenden und chancenverteilenden Bildung. Zweitens, dem angeblich utopischen, bedingungslosen Grundeinkommen.